Ich hab keinen Respekt vor deutschem Rap. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt vor deutschem Rap. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt vor deutschem Rap. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt vor deutschem Rap. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt. Kein Respekt vor Deutschrap. Das sind nur Attrappen, an denen ist nichts echt. Jeder bringt den gleichen Text wie Gangster ist, aber singt dabei wie ein Chorknabe. Was für Straße, nicht mal eine Anzeige, keine einzige Vorstrafe. Alle den gleichen Film, alle hängen geblieben auf Scarface, hängen geblieben auf purem Age. Wer diese Gangster-Fantasien geht lieber wieder am PC spielen, mit Kindern chillen. Für euer Getue müsste man euch killen, aber nein, ich hab das alles noch mitgekriegt. Ja, ich weiß noch, was echter Hip-Hop ist. Die ganzen Untergrundalben zu damaligen Zeiten konnte ich mich noch damit in einer Weise identifizieren, was mir heute gar nicht mehr möglich ist, weil jeder die gleichen Töne spricht, aber keiner die Töne trifft. Deutscher Rap, sag mir, wo du bist. Mesdames et messieurs, vous écoutez une production Ricky Lux. Ich hab keinen Respekt vor deutschem Rap. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt vor deutschem Rap. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt vor deutschem Rap. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt vor deutschem Rap. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt. Heute alle Fake-Designer tragen, rumfahren im dicken Leihwagen. Unser bei Papi, rennen von der Straße, aber haben Abi. Was läuft bei euch falsch? Die liefern gar kein Beweis, stimmt, brauchen sie ja nicht. Wenn es nicht läuft, kaufen die halt Klicks. Diese Szene ist nur noch ein Witz, mehr nicht. Ich bin mit der Scheiß hier fertig, ehrlich, ich bleib meiner Schiene treu. Trenne den Weizen von Streu, ich bringe das alles in euer Game. Aber nur ne Bitch, die jeder fickt und sie jedem gibt. Trotz Arsch und Gesicht, jeder hat auf sie abgespritzt. Trotzdem wird sie weiter gebumst wie ein wehrloser Hund. Da bleibe ich lieber Untergrund, tief im Sumpf. Na und ist mir egal, Kopf oder Zahl gibt es dann nicht. Ich passe nicht rein in euer Fotzenbiss, wo jeder mit jedem fickt, jeder jeden disst. Aber dann nur der Rücken mit dem Rücken spricht. Mesdames et messieurs, vous écoutez une production Ricky Lux. Ich hab keinen Respekt vor deutschem Rap. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt vor deutschem Rap. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt vor deutschem Rap. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt vor deutschem Rap. Ich hab keinen Respekt. Ich hab keinen Respekt.